aber deine fürchte ich, bist du los für immer. Jetzt werde ich mächtig strampeln müssen, um mit dir gleichzuziehen. Doch, jetzt zeigt Vetter Brandybock mal, was er kann. Jetzt komm ich. Ich glaube nicht, dass du allzu genau weißt, wo wir sind. Aber ich habe meine Zeit in Bruchtal besser genutzt. Wir gehen jetzt an der Entwasser entlang nach Westen. Vor uns sehen wir den letzten Zipfel des Nebelgebirges und den Fangornwald. Währenddessen ragte der dunkle Saum des Waldes schon dicht vor ihnen auf. Die Nacht schien sich unter die hohen Bäume geflüchtet zu haben und sich vor dem nahenden Morgen zu verkriechen. »Geh nur voran, Herr Brandybock«, sagte Pippin, »oder gehen wir lieber zurück? Vor dem Fangornwald hat man uns doch gewarnt. Aber kundig wie du ja bist, hast du das sicher nicht vergessen.« »Nein«, sagte Mary, »aber der Wald gefällt mir immer noch besser als der Gedanke umzukehren und mitten in eine Schlacht hineinzuplatzen.« Er schritt voran und trat unter die großen Äste der Bäume. Unsagbar alt schienen die Bäume zu sein. Lange Schleppen und Bärte von Flechten hingen von ihnen herab und wiegten sich im Wind. Aus den Schatten lugten die Hobbits den Hang hinunter. Kleine, behende Gestalten, die im Dämmerlicht wie Elbenkinder aussahen, die aus den wilden, urzeitlichen Wäldern hervorspähten und zum ersten Mal den Sonnenaufgang erblickten. Denn hinter dem großen Strom und den braunen Landen, viele graue Meilen entfernt, zog nun der Morgen herauf, rot wie eine Flamme. Laut erschallten die Jagdhörner zu seiner Begrüßung. Die Reiter von Rohan erwachten zum Leben. Ein Hornstoß antwortete dem anderen. Durch die kalte, klare Luft hörten Merry und Pippin das Wiehern der kampferprobten Pferde und den plötzlich einsetzenden Schlachtgesang vieler Männer. Der Rand der Sonne, ein feuriger Bogen, erhob sich über den Rand der Welt. Dann, mit einem lauten Kampfruf, griffen die Reiter von Osten her an, und der rote Lichtschein glühte auf ihren Panzern und Speeren. Die Orks schrien und schossen alle Pfeile ab, die sie noch hatten. Mehrere Reiter sahen die Hobbits fallen, aber in geschlossenen Reihen sprengten sie bis auf die Hügelkuppe und drüber hinweg, schwenkten herum und griffen von neuem an. Die meisten Orks, die noch am Leben waren, liefen auseinander und flüchteten hierhin und dorthin, und jeder wurde einzeln verfolgt und zur Strecke gebracht. Nur ein Trupp hielt sich dicht beisammen, bildete einen schwarzen Keil und schlug sich entschlossen in Richtung des Waldes durch, auf die Beobachter zu. Schnurstracks stürmten sie den Hang herauf, kamen immer näher, und nichts schien sie mehr aufhalten zu können. Drei Reiter, die es versucht hatten, hatten sie schon niedergehauen. »Wir haben zu lange zugeschaut«, sagte Mary. »Da kommt Ugluk! Dem möchte ich nicht nochmal begegnen.« Die Hobbits wandten sich weg und flüchteten tief ins Dunkel des Waldes. So kam es, dass sie Ugluks letztes Gefecht nicht mehr sahen, am Saum des Fangornwaldes, wo er eingeholt und gestellt wurde. Dort erschlug ihn schließlich Eomer, dritter Marschall der Riddermark, der vom Pferd gestiegen war, um mit ihm die Klingen zu kreuzen. Und über die weite Ebene hin hetzten die scharfäugigen Reiter die wenigen Orks zu Tode, die entkommen waren und noch die Kraft hatten zu fliehen. Dann, nachdem sie ihre gefallenen Kampfgenossen in ein Hügelgrab gebettet und ihren Heldenruhm besungen hatten, machten die Reiter ein großes Feuer, verbrannten die Leichen der Feinde und zerstreuten ihre Asche. So endete Ugluks und Krishnachs Raubzug, und keine Nachricht von ihnen gelangte je nach Isengard oder Mordor. Doch den Rauch des Feuers, der hoch zum Himmel aufstieg, sahen viele wachsame. Baumbart. Unterdessen liefen die Hobbits, so schnell es der dunkle und struppige Wald nur erlaubte, immer nach Westen am Fluss entlang, die Berghänge hinauf und tiefer in den Fangorn hinein. Langsam verlor sich ihre Furcht vor den Orks, und sie gingen gemächlicher. Ein seltsames Erstickungsgefühl überkam sie, als wäre die Luft zum Atmen zu dünn oder zu knapp. Merry blieb schließlich stehen. »So können wir nicht weitergehen«, keuchte er. Ich kriege keine Luft. Lass uns erst mal was trinken gehen, sagte Pippin. Ich bin ausgedörrt. Er kletterte an einer großen Baumwurzel ans Ufer hinunter, bückte sich und schöpfte Wasser in den hohlen Händen. Es war klar und kalt, und er trank eine ganze Menge. Mary folgte ihm. Das Wasser erfrischte sie und schien auch ihre Laune zu heben. Eine Weile blieben sie zusammen am Ufer sitzen, badeten ihre wunden Füße und Beine und schauten sich immer wieder nach den Bäumen um, die sie stumm umringten, Reihe für Reihe, bis sie in allen Richtungen in einem grauen Dämmerlicht verschwammen. »Ich hoffe, du hast uns nicht schon in die Irre geführt«, sagte Pippin und lehnte sich an einen dicken Baumstamm. »Zumindest könnten wir wieder diesem Flusslauf folgen, der Entwasser oder wie du ihn nennst, und auf dem gleichen Weg herausfinden, wie wir hereingekommen sind.« »Könnten wir, wenn unsere Beine mitmachten«, sagte Mary, »und wenn das Atmen nicht so schwer fiele.« »Ja, sehr düster und stickig ist es hier drinnen«, sagte Pippin. »Irgendwie erinnert es mich an den alten Salon im großen Smial der Tux in Buckelstadt. Ein großer Saal, in dem die Möbel seit Generationen nicht mehr umgestellt oder erneuert worden sind. Es heißt, der alte Tuck soll Jahr aus Jahr ein darin gehaust haben, und der Raum und er selbst sind zusammen immer älter und schäbiger geworden. Und seit er gestorben ist, vor 100 Jahren, ist darin nichts mehr verändert worden. Der alte Gerontius war mein Ur-Urgroßvater. Also, das ist schon eine Weile her. Aber das ist noch gar nichts gegen das Alter, das man in diesem Wald spürt. Schau nur mal, wie traurig all diese Flechten, Bärte und Flechten zotteln herabhängen. Und die meisten Bäume sind noch zur Hälfte mit trockenen, zerfransten Blättern bedeckt, die wohl nie abfallen. Wie unaufgeräumt! Ich kann mir den Frühling, wenn er je hierher käme, gar nicht vorstellen, geschweige denn einen Frühjahrsputz. »Aber die Sonne muss doch manchmal hereinschauen«, sagte Mary. »Jedenfalls erinnert es mich überhaupt nicht an den Düsterwald, so wie ihn Bilbo beschrieben hat. Da war alles schwarz und finster, und lauter schwarze und finstere Biester waren da zu Hause. Hier ist es bloß dämmerig, und die Bäume scheinen unter sich bleiben zu wollen. Man kann sich nicht vorstellen, dass irgendwelche Tiere hier leben oder sich lange aufhalten.« »Nein, und Hobbits auch nicht«, sagte Pippin. »Und der Gedanke, da durchzumüssen, gefällt mir nicht. Auf 100 Meilen im Umkreis nichts zu essen, könnte ich mir vorstellen. Wie steht es denn mit unseren Vorräten?« »Schlecht«, sagte Mary. »Wir sind losgerannt, jeder mit nichts als einem Päckchen Lembas in der Tasche, und alles andere haben wir liegen gelassen.« Sie sahen nach, wie viel von dem Elbenbrot noch übrig war. Zerbrochene Stückchen für etwa 5 magere Tage, mehr nicht. »Und keine Decke?« »Und nichts Warmes«, sagte Mary. »Heute Nacht werden wir frieren, egal wo wir hingehen.« »Aber über den Weg werden wir uns besser jetzt gleich klar«, sagte Pippin. »Der Morgen muss schon weit vorgerückt sein.« Gleich darauf bemerkten sie, dass sich ein Stück tiefer im Wald ein gelbes Licht breit gemacht hatte. Bündel von Sonnenstrahlen waren plötzlich durchs Dach der Baumkronen gedrungen. »Nanu«, sagte Mary. »Die Sonne muss hinter einer Wolke gesteckt haben, während wir hier unter den Bäumen saßen. Und nun ist sie zum Vorschein gekommen. Oder sie ist inzwischen hoch genug gestiegen, um durch eine Öffnung da reinzuschauen. Es ist nicht weit. Gehen wir uns dort umsehen.« Als sie gedacht hatten, das Gelände stieg immer noch kräftig an und wurde felsiger. Der Lichtfleck wuchs, während sie darauf zugingen, und bald sahen sie eine Felswand vor sich, die Flanke eines Hügels oder das abrupte Ende eines langen Arms, den das ferne Hochgebirge bis hierher ausstreckte. Keine Bäume wuchsen auf ihr, und die Sonne schien mit voller Kraft auf die steinerne Fläche. Die Zweige der Bäume zu ihren Füßen standen steif und reglos empor, als streckten sie sich der Wärme entgegen. Wo bisher alles grau und stumpf ausgesehen hatte, da glänzte der Wald nun in vollen Brauntönen, und die glatte, schwarzgraue Baumrinde schimmerte wie Lackleder. Um die jüngeren Stämme leuchtete ein zartes Grün, wie von neuem Gras. Vorfrühling oder ein leises Vorgefühl des Frühlings hüllte sie ein. In der Felswand war etwas wie eine Treppe, eine natürliche vermutlich, durch Verwittern und Absplittern entstanden, denn sie war schief und holprig. Weit oben, auf fast gleicher Höhe mit den Wipfeln der Bäume, war eine Felsplatte unter einer steilen Wand. An ihrem Rand wuchsen ein bisschen Gras und Kraut, doch weiter stand dort nichts als ein alter Baumstumpf, der nur noch zwei krumme Äste hatte. Fast sah es aus, als stünde dort ein knorriger alter Mann und blinzelte in die Morgensonne. »Gehen wir mal darauf«, sagte Mary vergnügt. »Da gibt es mehr Luft und einen Blick übers Land.« Sie stiegen und kraxelten hinauf. Wenn die Treppe künstlich angelegt war, dann für größere Füße und längere Beine als die ihren. Sie waren zu eifrig bei der Sache, um sich darüber zu wundern, wie erstaunlich schnell die Wunden und Schrammen aus ihrer Gefangenschaft verheilt und ihre Kräfte wiedergekehrt waren. Schließlich kamen sie zum Rand der Felsplatte, fast zu Füßen des alten Baumstumpfs, sprangen hinauf, kehrten dem Berg den Rücken und schauten tief aufatmend nach Osten hinaus. Sie sahen, dass sie erst 3 oder 4 Meilen tief in den Wald eingedrungen waren. Die Baumkronen zogen sich die Hänge hinunter bis zur Ebene. Dort, dicht am Waldsaum, stiegen schwarze Rauchschwaden hoch empor, kringelten sich und trieben zu ihnen herüber. »Der Wind springt um«, sagte Mary, »er kommt wieder von Osten. Es wird kühl hier oben.« »Ja«, sagte Pippin, »ich fürchte, das ist nur ein kurzer Lichtblick, und gleich wird alles wieder grau.« »Wie schade. Im Sonnenschein sah dieser zottige alte Wald ganz anders aus. Ich hätte fast schon gedacht, die Gegend gefällt mir.« »Der Wald gefällt dir? Das ist gut. Das ist ungemein nett von dir«, sagte eine fremde Stimme. »Nun dreht euch um und lasst euch ins Gesicht schauen. Ich hätte fast schon gedacht, ihr beide gefällt mir gar nicht. Aber seien wir nicht hastig.« Eine große, knorrige Hand legte sich jedem von ihnen auf die Schulter, und sie wurden sachte, aber unwiderstehlich herumgedreht. Dann hoben zwei mächtige Arme sie empor. Sie blickten in ein Gesicht, wie sie noch keines gesehen hatten. Es gehörte zu einer großen, menschenähnlichen, aber fast auch trollähnlichen Gestalt, mindestens 14 Fuß hoch, sehr stämmig, mit großem Kopf und kaum eine Spur von einem Hals. Ob das Zeug an ihrem Leib, das wie graugrüne Baumrinde aussah, eine Bekleidung war oder die Haut, war schwer zu sagen. Jedenfalls warfen die Arme dicht am Rumpf keine Falten, sondern waren mit einer glatten braunen Haut bedeckt. Die großen Füße hatten je 7 Zehen. Der untere Teil des Gesichts verschwand unter einem lang herabwallenden grauen Bart, buschig, fast zweigig an den Wurzeln, fein und moosig an den Enden. Doch fürs Erste achteten die Hobbits auf wenig anderes als auf die Augen. Von diesen tiefgründigen Augen wurden sie jetzt erforscht, langsam und bedächtig, aber sehr eindringlich. Es waren braune Augen, mit einem grünen Licht durchwirkt. Oft hat Pippin später versucht, seinen ersten Eindruck von ihnen zu schildern. Man hatte ein Gefühl, als ob ein tiefer Brunnen hinter ihnen läge, voller Erinnerungen aus ewigen Zeiten und voller langer, geruhsamer und stetiger Gedanken. Aber die Oberfläche funkelte vor Geistesgegenwart, wie die Sonne auf den äußeren Blättern eines dicht belaubten Baumes oder auf den Wellen eines sehr tiefen Sees. Ich weiß nicht, aber es kam einem so vor, als ob etwas, das im Boden wuchs, das dort schlief, könnte man sagen, oder das von sich selbst nur wusste, dass es irgendwas zwischen Wurzel und Blatt war, zwischen Erdreich und Himmel, plötzlich erwacht wäre und einen mit derselben bedächtigen Aufmerksamkeit musterte, die es endlose Jahre lang seinen eigenen inneren Regungen geschenkt hatte. Ram. »Hum«, brummte die Stimme, eine Stimme wie von einem sehr tiefen Holzblasinstrument. »Ihr seid merkwürdig. Nicht so hastig, das ist mein Wahlspruch. Aber hätte ich euch gesehen, bevor ich eure Stimmen hörte, die gefielen mir, angenehme, dünne Stimmchen, die mich an etwas erinnerten, aber ich weiß nicht an was. Dann hätte ich euch einfach zertreten, hätte gedacht, ihr seid kleine Orks, und meinen Irrtum erst nachher erkannt. Sehr merkwürdig seid ihr, Wurzel und Zweig, sehr merkwürdig.« Pippin, immer noch staunend, erholte sich von seinem Schreck. Der Blick dieser Augen versetzte ihn in eine eigentümliche Spannung, aber nicht in Angst. »Bitte«, sagte er, »wer sind Sie? Und was sind Sie?« Etwas Störrisches trat in die alten Augen, eine Art Vorsicht. Die tiefen Brunnen bedeckten sich. »Ram, nun«, antwortete die Stimme, »ich bin ein Ent, so sagt man, glaube ich.« »Ja, Ent, so heißt es. Der Ent, könntet ihr sagen, so wie euch der Mund gewachsen ist. Für manche heiße ich Fangorn, und andere machen Baumbart daraus. Baumbart, könnt ihr auch sagen.« »Ein Ent?« sagte Mary. »Was ist das? Aber wie nennst du dich denn selbst? Wie lautet dein richtiger Name?« »Hum, nun«, antwortete Baumbart, »hum, da müsste ich euch viel erzählen, nicht so hastig. Und erst darf ich wohl fragen, ihr seid in meinem Land. Wer seid ihr denn, möchte ich gern wissen. Ich kann euch nicht einordnen. Ich glaube, ihr steht nicht auf den alten Listen, die ich gelernt habe, als ich jung war. Aber das ist ziemlich lange her. Und vielleicht haben sie inzwischen neue Listen gemacht. Wartet mal, wie ging das noch? Lerne die Namen der lebenden Wesen. Die vier Völker, die Freien zuerst. Ältest von allen die Elbenkinder. Zwerg, der Bergmann, bohrt sich ins Dunkel. Ent, der Erdspross, alt wie die Berge. Mensch, der Sterbliche, Meister der Pferde. Baumeister Biber? Büffel, Hornstark, Bär, Bienensucher, Bussard, der Greifer, Hund ist hilfreich, Hase ängstlich. Adler im Äther, Ochs auf der Weide, Hirsch, der Geweihfürst, Habicht, der Schnellste, Schwan weißest, Schlange kältest, wie ging es doch weiter, runter, es war eine lange Liste, aber jedenfalls ihr scheint da nirgendwo hineinzukommen. Listen und in den alten Geschichten anscheinend immer vergessen worden, sagte Mary. Trotzdem gibt es uns auch schon eine ganze Weile. Wir sind Hobbits. Warum nicht einen Vers hinzufügen, sagte Pippin. Halbhohe Hobbits, die Höhlenbewohner. Schieb uns bei den vier freien Völkern ein, gleich hinter den Menschen, den Großen. Dann ist es in Ordnung. Nicht schlecht, gar nicht schlecht, sagte Baumbart. Das genügt eigentlich. So. In Höhlen wohnt ihr. Klingt ganz angemessen, aber wer nennt euch denn Hobbits? Das kommt mir nicht elbisch vor. Die Elben haben doch alle die alten Wörter gemacht. Sie haben damit angefangen. Niemand sonst nennt uns Hobbits. So nennen wir uns selbst, sagte Pippin. Sachte, nicht so hastig. Ihr selbst nennt euch Hobbits. Das solltet ihr aber nicht jedem verraten. Den eigenen Namen gibt man nicht so ohne weiteres preis. Da wäre ich vorsichtiger. Darin sind wir nicht so eigen, sagte Mary. Ich kann sogar sagen, ich bin ein Brandybock. Meriadoc Brandybock. Aber meistens nennt man mich einfach Mary. Und ich bin ein Tuck, Peregrin Tuck, für gewöhnlich Pippin. Oder einfach Pip genannt. Oh, ihr seid ja wirklich hastige Leute, das sehe ich, sagte Baumbart. Euer Vertrauen ehrt mich, aber ihr solltet nicht gleich so offenherzig sein. Es gibt nämlich Ents und Ents, müsst ihr wissen, und es gibt so manches, das wie ein Ent aussieht, aber keiner ist, könnte man sagen. Also gut, wenn es euch recht ist, sag ich Mary und Pippin zu euch. Zwei hübsche Namen, aber meinen Namen sag ich euch nicht, oder jedenfalls nicht gleich. Ein grünes Flackern trat in seine Augen, ein halb verständnisvoller, halb belustigter Blick. »Schon deshalb nicht, weil es sehr lange dauern würde. Mein Name wächst mit der Zeit. Und weil ich schon ziemlich lange lebe, ist mein Name eine ganze Geschichte. In meiner Sprache, dem Altentischen, wie ihr sagen könntet, enthält der echte Name nämlich die ganze Geschichte desjenigen, zu dem er gehört.« Es ist eine wundervolle Sprache, aber man braucht sehr viel Zeit, um etwas in ihr zu sagen, denn wenn etwas nicht wert ist, dass man sich viel Zeit lässt, es zu sagen und anzuhören, sagen wir lieber nichts. Aber nun, sagte er, und seine Augen schienen sehr hell und wachsam, kleiner und fast stechend zu werden, was geht da eigentlich vor? Was habt ihr mit alledem zu tun? So einiges kann ich ja sehen und hören und riechen und fühlen von diesem Alla la Rumba Kamanda Lindo Brume. Verzeiht, das ist nur ein Teil meines Namens dafür. Ich weiß nicht, wie das Wort in den Sprachen da draußen heißt. Ihr versteht schon, das Ding, wo wir jetzt drauf stehen und wo ich an schönen Vormittagen stehe und Ausschau halte und nachdenke über die Sonne, über das Gras hinterm Wald, über die Pferde und die Wolken und den Lauf der Welt. Was geht da vor? Was treibt Gandalf und diese Burarum? Er machte ein tiefes, polterndes Geräusch wie ein Missklang auf einer großen Orgel. Diese Orks und der junge Saruman drüben in Isengard, da wüsste ich gern mehr drüber. Aber nicht jetzt so in Eile. »Da geht einiges vor«, sagte Mary, »und selbst wenn wir es in Eile erzählen wollten, würde es eine ganze Weile dauern. Aber von solcher Hast rätst du uns ja ab. Sollen wir dir so bald schon etwas erzählen? Fändest du es unhöflich, wenn wir dich fragten, was du mit uns machen willst und auf welcher Seite du stehst? Und hast du Gandalf gekannt?« »Ja, ich kenne ihn, der einzige Zauberer, für den Bäume nicht nur Holz sind«, sagte Baumbart. »Kennt ihr ihn?« »Ja«, sagte Pippin traurig, »wir kannten ihn. Er war ein guter Freund und hat uns geführt.« »Dann kann ich euch auf eure anderen Fragen antworten«, sagte Baumbart. »Ich werde nichts mit euch machen, womit ihr nicht einverstanden seid, aber wir könnten manches miteinander machen. Wie das mit den Seiten ist, weiß ich nicht. Ich gehe meinen Weg. Aber vielleicht sind unsere Wege ein Stück weit die gleichen. Doch ihr sprecht von Meister Gandalf, als wäre er an einer Geschichte beteiligt, die schon zu Ende ist.« »So ist es«, sagte Pippin. »Die Geschichte scheint zwar weiterzugehen, aber leider ohne Gandalf.« »Sachte«, sagte Baumbart. »Ach ja«, er hielt inne und sah die Hobbits lange an. »Ach, da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Sachte«. »Wenn du mehr hören möchtest, erzählen wir es dir«, sagte Mary, »aber das wird einige Zeit dauern. Willst du uns nicht lieber herunterlassen? Könnten wir uns nicht hier zusammen in die Sonne setzen, solange sie noch scheint? Du musst doch müde werden, wenn du uns die ganze Zeit hochhältst.« »Müde? Nein, ich werde nicht müde. Ich werde nicht so schnell müde. Und ich setze mich nicht. Ich bin nicht sehr biegsam. Aber seht, die Sonne verschwindet. Gehen wir doch fort von diesem, sagtet ihr nicht, wie ihr das nennt?« »Berg«, schlug Pippin vor. »Hügel, Felsplatte«, meinte Mary. Nachdenklich wiederholte Baumbart die Wörter. »Hügel, ja, so hieß es. Aber es ist ein hastiges Wort für ein Ding, das immer hier gestanden ist, seit dieser Teil der Welt geformt ward. Macht nichts. Gehen wir.« »Wohin denn?« fragte Mary. »Zu meinem Haus oder zu einem meiner Häuser«, antwortete Baumbart. »Ist es weit?« »Ich weiß nicht. Ihr würdet es vielleicht weit finden. Doch was macht das schon?« »Ja, weißt du, wir haben alle unsere Habe verloren«, sagte Mary. »Wir haben nur noch wenig zu essen.« »Oh, macht euch darum keine Sorgen«, sagte Baumbart. »Ich kann euch einen Trank anbieten, der euch für lange, lange Zeit grün und wüchsig hält. Und wenn wir beschließen, uns wieder zu trennen, dann kann ich euch an jedem Punkt außerhalb meines Landes absetzen, den ihr bestimmt. Gehen wir.« Festhaltend, einen in jeder Armbeuge, hob Baumbart zuerst den einen seiner großen Füße, dann den anderen und trat an den Rand der Felsplatte. Die wurzelähnlichen Zehen krallten sich an die Steine. Dann stakste er bedächtig und gravitätisch Stufe für Stufe hinunter bis zum Grund des Waldes. Sogleich machte er sich mit langen, zielstrebigen Schritten auf den Weg durch die Bäume, tiefer und tiefer in den Wald hinein, immer bergauf zu den Gebirgshängen hin. Viele Bäume schienen zu schlafen oder ihn ebenso wenig zu beachten wie jedes andere Geschöpf, das nur gelegentlich vorüberkam. Doch manche erschauerten raschelnd oder erhoben die Äste über seinen Kopf, um ihm den Weg frei zu machen. Die ganze Zeit sprach er im Gehen mit sich selbst, in einer lang dahinströmenden Folge wohlklingender Laute. Die Hobbits blieben eine Weile still. Merkwürdigerweise fühlten sie sich sicher und geborgen, und es gab mehr als genug zu bedenken und zu bestaunen. Schließlich war es Pippin, der zuerst wieder den Mund aufmachte. »Bitte, darf ich dich etwas fragen, Baumbart?« sagte er. »Warum hat Celeborn uns vor deinem Wald gewarnt? Er hat gesagt, wir sollten uns hüten, zu tief hineinzugeraten.« »Das hat er gesagt«, brummte Baumbart. »Und vielleicht hätte ich euch dasselbe gesagt, wenn ihr in die andere Richtung gegangen wäret. Hütet euch zu tief in den Wald von Laurelin Dorenan zu geraten, so haben die Elben es früher genannt. Aber nun haben sie den Namen verkürzt. Lothlorien nennen sie es. Mag sein, dass sie recht haben. Vielleicht schwindet es und wächst nicht mehr. Das Land des Tals des singenden Goldes, das war es einstmals. Nun ist es das Traumblütenland. Ach ja, aber es ist schon eine seltsame Gegend, und nicht jeder sollte sich dort hineinwagen. Mich wundert, dass ihr wieder herausgekommen seid, und noch mehr, dass sie euch überhaupt hineingelassen haben. Seit manch einem Jahr ist dort kein Fremder mehr gewesen, ein eigenartiges Land. Aber dieses hier auch. Mancher ist hier zu Schaden gekommen. Schaden, um nicht mehr zu sagen. Laurelindorenan, Lindelorendor, Malin Ornelion, Ornemalin, summte er vor sich hin. »Sie bleiben wohl dort hinter der Welt zurück, glaub ich«, sagte er. Weder dieses Land hier noch irgendetwas anderes außerhalb des goldenen Waldes ist mehr so wie einst, als Celeborn jung war. Immerhin, Taurelilomea, Tumbale Morna, Tumbale Taurea, Lomea Nor, so sagte man früher. Die Zeiten haben sich geändert, aber mancherorts stimmt es immer noch. »Was meinst du?« sagte Pippin. »Was stimmt?« »Die Bäume und die Ents«, sagte Baumbart. »Ich verstehe selbst nicht alles, was vorgeht, darum kann ich es euch nicht erklären. Manche von uns sind immer noch echte Ents und auf unsere Art ganz rührig. Aber viele werden schläfrig. Baumisch, könntet ihr sagen. Die meisten Bäume sind natürlich einfach Bäume. Aber viele sind halb wach, manche sind sogar hellwach und einige wenige sind, ach, nun ja, werden entisch. Das geht schon die ganze Zeit so. Wenn das mit einem Baum geschieht, stellt sich manchmal heraus, dass er ein schlechtes